Und halt. Wie? Was ist das da? Was denn? Komm, komm. Werd ihr nicht frecher, junger Mann. Hey, was ist denn los, Alter? Ich hol euch eine Tüte. Viel zu kiffen? Euer Köter hat mitten auf den Gehweg gekackt. Mann, da sieht doch keiner. Es ist Abend, fast dunkel. Macht das weg. Ich hol euch eine Tüte und wir gehen als Freunde auseinander. Der Hundeführer ist verpflichtet, den Hundekot seines vierbeinigen Freundes umgehend selbst zu beseitigen. Das ist durch § 17 Absatz 1, Satz 1. Den muss doch einer einsammeln. Nancy, ich sammel den auf mich ein. Ich sehe den nicht mal. Ich meine den Typen. Die Verletzung dieser Pflicht kann übrigens nach § 59 Absatz 2 in Verbindung mit § 17 des Straßengesetzes NRW mit einem Bußgeld bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Was quatscht der? Man, halt die Klappe, sonst wird dir nicht nur Pflicht verletzt, ja? Hör mal, der ist noch ganz jung, der Botha. Das lernt er noch mit dem Kacken. Name, Vorname, ich gestern im Bahnhof war. Da war auch so einer, mit so krassen Gequatsche. Er hat echt mal krass zugenommen mit hier so alte Männer, wo Krankenkopf. Gibt's so sozialmedizinischer Dienst oder so? Da hab ich ja nur mal, weil letztens der Nachbar... Nee, kein Stress mit dem Bett. Kannst du den nächsten überall so Mutter Teresa machen? Ach, vergiss es, komm, einfach weiter. Und tschüss. Komm, Wotan. Geh auf Seite, Alter. Auf Seite. Nicht bevor ihr das da weggemacht habt. Alter, geht's noch? Ey, das ist strafbar. Steck mal weg das Ding. Kannst du jemandem wehtun mit? Nee, auf einmal interessiert euch, was strafbar ist. Mach das da weg. Da fuchtelt hier mit so einer Büchse rum, oder was? Hey, ich bin gestorben. Cooler Handkartenschlag. Lassen wir den liegen. Einen Haufen? Sie meint den Psycho. Mann, wir waren nie hier, ja? Ich hab keinen Bock auf Stress und so. Wärmann. Ja, was denn? Hey, voll rein. Mit 10 cm Absatz. Kotz gleich. Frontfoto. Hörspiel von Anja Herrenbrück. Musik und Sounddesign Christian Ogrens. Lagebericht für den Zeitraum vom 6.10.2012 7 Uhr bis zum 7.10.2012 5 Uhr. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Territorium des Bezirkes war durchgehend gewährleistet. Die Aufgaben wurden mit hoher Einsatzbereitschaft realisiert. Die Hauptanstrengungen werden weitergerichtet auf die Durchsetzung lagebezogener Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. A.R. Ein Licht in dieser trostlosen Welt. Dulcinea 58. Wieso Dulcinea? Das bin ich, seit ich dich kenne. Wie meinst du, kennen? Es ist Liebe auf den ersten Block. Liest du hier regelmäßig? Ich bin deine Verbündete. Und du mein starker, einsamer Kämpfer. Bist du Frau oder Mann? In Worten oder in Bildern? Bild wäre nicht schlecht. Bitte sehr. Wow. Vielen Dank, meine Schöne. Also, gelegentlich fühle ich mich in der Tat ziemlich stark und einsam. Meine Treue sei deine Rüstung und meine Liebe dein Schild und meine Schönheit begleite deine einsamen Nächte. Wollen wir mal was trinken gehen? Zuerst musst du dich auf die Aufgaben konzentrieren, die du dir selbst gestellt hast, Alfons Ritter. Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie vor aller Augen lächerlich und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinwegfegen. Das hat Josef Pulitzer gesagt. Dulcinea 58, Herrin meiner Gedanken. Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der L306 zwischen Niedergelb und Wegescheid um 13 Kilometer pro Stunde. Zulässige Geschwindigkeit 80 km/h. Geschwindigkeit nach Toleranzabzug 87 km/h. Sie sind in jedem Fall, auch wenn Sie die Ordnungswidrigkeit nicht begangen haben, verpflichtet, Angaben zu Ihrer Person zu berichtigen und zu vervollständigen. Bußgeldstelle, Oberbergischer Kreis, Abteilung 4. Hallo? Porque no es carga de sus hombros. Hallo? Ni asunto de su resfriado ingenio. Hallo? Wird schon wieder anrufen. Also, weiter im Takt. Ordner, aktuelle Frontfotos 10, 2012. Was ist das? Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Das kann ich doch so nicht bearbeiten. Also... Irrhof, Bergisches Dorf, was kann ich für Sie tun? Ich bin's. Sven, kommst du heute noch kuscheln? Ich muss nach Hause, Niki. Aber vorher musst du bei mir im Hofladen vorbei. Ich weiß nicht. Ich bestehe darauf. Okay, vielleicht ganz kurz, aber nur vorbei. Und dann machen wir beides uns auf der Ladentheke bequem. Niki. Sag mal, ist was? Ja, allerdings. Ich habe hier ein Frontfoto, auf dem dein Onkel mit drauf ist. Ausgerechnet. Er sitzt nicht am Steuer. Sondern? Das musst du dir angucken. Ich kann das nicht beschreiben, sonst glaubst du mir nicht. Hast du den Rechner gerade an? Aha. Ich schick dir das Foto. Geh damit zu ihm, wenn er nicht selbst gefahren ist, oder schwärz ihn einfach. Das ist technisch problematisch. Ich schick dir das Foto, bleib dran. Hast du's? Es lädt noch. Jetzt? Moment. Oh, was ist denn für eine schlappe Leitung da auf deinem Berg? Du heilige Scheiße! Was macht der denn da? Jetzt siehst du's, ich kann deinen Onkel nicht schwärzen, weil ich entweder das halbe Gesicht vom Fahrer weglöschen muss oder die Waffe mit drauf ist, die dein Onkel immer in die Schläfe hält. Wer ist der Fahrer? Eine Bank. Ich meine, wer ist der Typ am Steuer? Keine Ahnung. Das Auto ist deinem Kreditunternehmen angemeldet, gehört zu dessen Fuhrpark. Also mal ganz sachlich. Was macht Onkel Alfons mit seinem Gewehr auf dem Beifahrersitz eines Bankers? Sind das Jagdfreunde? Freunde? Ist das dein Ernst? Er hält ihm die Wumme direkt an die Schläfe, bei 120 Sachen auf der Landstraße. Ja, aber sowas macht Onkel Alfons sonst nicht. Ehrlich. Sven? Ja? Je länger ich da auf das Bild gucke, umso mehr denke ich, dass der Fahrer kein nettes Gesicht hat. Niki, wenn du bedroht hast, dann machst du auch kein nettes Gesicht. So meine ich das nicht. Man sieht das am Gesicht, ob einer, na jedenfalls wie auch immer. Ich glaube, mit dem Fahrer ist was nicht koscher. Das Foto ist... Ich mag das nicht mit dem Schätzchen. Weiß. Die Auflösung ist auch nicht Schätzchen, so toll. Also ich kann Purzel, nichts ablesen. Knötchen. Geht's schlimmer? Ich verstehe nicht, wie das überhaupt irgendeine Frau auf der Welt ertragen kann. Schätzchen kannst du ja gern zu deiner Frau sagen. Ich bin nicht dein Schätzchen, Sven. Sag mir, was ich jetzt machen soll. Hörst du mir zu? Ich bin drauf und dran, es der Polizei zu geben. Lass mich zu Alfons gehen. Was willst du ihm sagen? Ach, Onkel Alfons, du bist bei einer Entführung geblitzt worden. Sag mir doch mal, wen du da vor deiner Schrotflinte hattest, damit sich die Sache in Wohlgefallen auflöst? Eine Merkel KR1. Was? Das ist keine Schrotflinte, das ist eine Merkel KR1. Und der andere muss was auf dem Kerbholz haben, da verwette ich meinen Arsch drauf. Aber ja doch, er ist mit seiner Mercedes-Limousine 120 km/h auf der Landstraße gefahren. Was für ein Verbrechen. Vor allem im Vergleich zu dem, was der harmlose Typ daneben ihm macht. Ach, das ist ja Onkel, ich fahr mit meiner Wumme spazieren, Alfons. So solltest du nicht über ihn reden. Er ist dein Chef. Na eben. Was soll das heißen? Na was schon? Er ist ein guter Kerl. Niki, jetzt mach mal Punkt. Dein Onkel ist nicht gut und auch kein Kerl. Ah ja, im Gegensatz zu dir. Was heißt das denn? Ich werde rausfinden, was da gelaufen ist, Purzelchen. Und im Grunde willst du das auch wissen, sonst hättest du mich nicht angerufen. So, die Kuh kalbt, ich muss auflegen. Lagebericht für den Zeitraum vom 13.10.2012, 7 Uhr, bis zum 14.10.2012, 5 Uhr. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Territorium des Bezirkes war durchgehend wiederhergestellt. Die Aufgaben wurden mit hoher Einsatzbereitschaft realisiert. Die Hauptanstrengungen werden weiter gerichtet auf die Durchsetzung lagebezogener Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. A. A. Guten Abend, mein edler Ritter. Guten Abend, meine Schöne. Ich sehe, du bist unerschütterlich auf dem Weg der Wahrheit unterwegs. Deine Liebe trägt mich, Dulcinea. Die Wahrheitsliebe ist die seltenste aller amorösen Bindungen. Da hast du recht. Wenn du richtig liebst, wird man dich dafür zurücklieben. Mann oder du? Das ganze Bergische Land wird dich lieben. Du wirst eine Legende sein. Dein Ruhm wird über den Tod hinaus bestehen. Wann können wir uns sehen? Wer sich am besten gedulden kann, der kann am besten handeln. Darf ich reinkommen, Onkel Alfons? Du stehst in der Diele, das ist schon drin. Wie geht es dir, alles im grünen Bereich? Ja, ja, bestens. Wo du schon mal da stehst, kannst du genauso gut in die Küche kommen und Tee machen. Aber klar. Dein Laptop ist an, soll ich ihn runterfahren? Nein, lass mal. Ist das ein Webseitenprogramm? Ja. Machst du deine eigene Webseite? Was dagegen? Nein, darf ich sie mir bei Gelegenheit mal ansehen? Das Internet ist öffentlich. Ist der Tee fertig? Kann ich zaubern? Wie geht's Sven? Welchem Sven? Ich meine Sven Knapp, deinen Stecher. Wie charmant von dir, Onkel Alfons, aber es geht ihm gut. Und seine Alte ist immer noch nicht dahinter gekommen? Nee. Guter Junge, hat was drauf. Er sollte mal befördert werden. Vielleicht kann ich was für ihn tun. Ich will eigentlich nicht über Sven mit dir reden. Brauchst du Geld? Nein, ich habe eine neue Geldquelle aufgetan, mit der ich den Hof über den nächsten Winter bringen kann. Die Kekse stehen nicht zum Angucken da. Danke. Jedenfalls werde ich ein Stück Land verpachten. An wen? An ein Windenergieunternehmen. Für die Pacht bekommt man pro Windrad 20.000 Euro. Und imagemäßig passt das perfekt zum Bergischen Kuhhof. Das nennt man eine Win-Win-Situation. Das wirst du nicht. Was? Dir diese Windmonster auf dein Land stellen lassen. Und was sollte dagegen sprechen? Infraschall. Was ist das? Damit wollen sie unsere Gehirne weich machen und uns gefügig. Und am Ende sind wir dumm, krank und politisch gleichgeschaltet. Wegen Windkraftanlagen. Ganz genau. Das sind riesige Infraschallerzeuger, Hightech-Massenvernichtungswaffen, sozusagen. Wo hast du das denn her? Also ich werde jedenfalls nicht länger tatenlos zu sehen. Ich habe beschlossen, unsere schöne Heimat zu verteidigen, die Menschen wieder Freiheit und Gerechtigkeit zu bringen und Unbill wieder gut zu machen. Onkel Alfons, hast du zufällig neulich einen Mann mit deiner Merkel KH1 bedroht? Trink deinen Tee, er wird kalt. Hast du? Ich habe nichts zu verbergen. Erzählst du es mir? Bitte. Ja, wir haben seit ein paar Wochen so einen Fall in der Bußgeldstelle. Es geht immer um einen bestimmten Dienstwagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Wagen gehört zum Fuhrpark einer Kreditanstalt. Nicht die Bußgelder, die zahlen die immer sofort. Naja, das macht das Sekretariat. Aber wenn es wiederholt zu Verstößen kommt und es um Punkt in Flensburg geht, dann sind diese Strafen eben personengebunden. Ja und? Ja, was glaubst du, was die gemacht haben? Die haben ihren eigenen Dienstwagenfahrer bei uns verpfiffen. Der ist völlig aufgelöst in meinem Büro aufgetaucht. Hatte Schiss vom Führerscheinanzug, weil ohne Führerschein, Job auch gleich. Weg. Konntest du ihm helfen? Ja, natürlich nicht. Aber die hätten ihn ja auch nicht verpfeifen müssen. Ein Fahrtenbuch hätten wir auch akzeptiert. Nur jetzt, wo wir seinen Namen kennen, dann können wir ihm nichts machen. Was hätten wir denn tun sollen? Was? Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du dich an die Vorschriften gehalten hast. Ja, ich weiß. Es gibt Leute, die sollten ein viel schlechteres Gewissen haben. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich habe ihn also in mein Jagdrevier eingeladen. Wen? Ja, dieses Arschloch, das sich fahren lässt in seinem schicken Dienstwagen. Denn wenn man sie irgendwie kriegt, die Bonzen dann bei ihrer Blutrunst. Aber als er mit seinem gewichsten Mercedes vorgefahren ist und ich zu ihm ins Auto mit meiner Merkel KR1, da hat er seine Lektion ziemlich schnell gelernt. Onkel Alfons, du hast ihn wirklich mit der Waffe bedroht? Das ist doch strafbar. Ach was? Ich habe ihm gesagt, wenn er seinen Angestellten, für dessen Wohl er mitverantwortlich ist, nochmal zur Eile antreibt, ohne die Konsequenzen mitzutragen, dann räche ich den Mann höchstpersönlich. Und er? Hat sich gewunden, seinen Fahrer als Raser bezeichnet, gesagt, ihm sei selbst mal schlecht geworden auf dem Rücksitz. Na und? Das ist doch gelogen, Niki. Solche Leute können doch gar nicht anders als lügen. Kommt doch nur faulige Suppe aus ihren Mündern. Hat er nicht die Polizei gerufen? Er hat mir das Versprechen gegeben, seinen Fahrer in Zukunft besser zu behandeln. Außerdem gibt es ein 14. Monatsgehalt für ihn und finanziellen Ausgleich bei Arbeitsausfall wegen Bußgeldbescheiden. Also ich fand mein Verhandlungsgeschick enorm. Du brauchst dich also um nichts zu kümmern. Ich habe alles im Griff. Und jetzt sei so gut und geh wieder zu deinen Viechern. Ich muss mich um meine Angelegenheiten kümmern. Das freut mich, Frau Abelmann, dass Ihnen unser Bärlauchquark aus eigener Herstellung so schmeckt. Ich lege Ihnen noch eins von unseren Rezeptblättern in den Korb. Ja, danke. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Oh, Entschuldigung. Ach, jetzt passen Sie doch auf. Da fällt einem ja fast der Korb aus der Hand. Kann ich Ihnen die Tür aufhalten? Ja, Wiedersehen. Du musst mir nicht auch noch meine einzige Stammkundin vergraulen. Und? Was hat er gesagt? Wer? Na, Onkel Alfons. Dass du ein guter Junge bist und dass er sich für deine Beförderung einsetzen will. Bitte. Und das ist bestimmt nicht nur so dahergesagt. Und zu dem Frontfoto hast du ihn gar nicht befragt? Doch schon, er hat die Sache längst im Griff. Ach ja? Soll ich den Bußgeldbescheid der Bank zustellen oder übernimmt er das selbst? Welchen Bußgeldbescheid? Du weißt, wovon ich spreche. Ach ja? Was machst du? 18 Uhr. Ladenschluss. Freizeitvergnügen. Ich brauche noch Brot. Da muss ich erst die Chefin fragen, ob noch eins da ist. Ein frisches, warmes, duftendes. Niki, ich hab doch gesagt, heute geht's nicht. Das hast du schon oft gesagt. Komm, mach dich locker. Allerhöchstens ein halbes Stündchen. Natürlich. Und wenn du nach Hause gehst, dann hast du diesen dummen Bußgeldbescheid ganz sicher vergessen. Ich mach grad Wäsche. Ich geh schon. Hallo? Wer ist denn da? Ich brauche Sie für eine Operation. Bitte? Hat Ihnen meine Nichte nichts von meinen Aktivitäten gesagt? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Egal. Jedenfalls brauche ich einen Steigbügelhalter. Einen was? Oder wenn Sie so wollen, einen Wasserträger. Und da sind Sie mir gleich eingefallen. Ich kann auch was für Sie tun. Und das wäre? Sie könnten in 2 Monaten Abteilungsleiter sein. Chef, was wollen Sie von mir? Als nächstes nehmen wir uns den Windpark vor. Dazu brauche ich Sie. Was heißt denn als nächstes? Und was wollen Sie sich vornehmen? Ich will die Windkraftanlage unter Beschuss nehmen. Ich hole Sie morgen Abend ab. Mit Nachtsichtgerät und Jagdgewehr. Beschuss? Aber warum denn, um Gottes Willen? Ach, das wissen Sie, wenn Sie meine Website und meinen Blog besucht haben. Schreiben Sie mit www.rittersblog.de. Ich komme nicht. Ach so, das hatte ich vergessen. Drittens werden Sie natürlich mitkommen, weil Ihre Frau sonst erfährt, was Sie mit meiner Nichte Niki nach Ladenschluss auf diesem Ökohof so treiben. Ja, also, sehen wir uns morgen? Ich komme zu Ihnen. Guter Junge, Sie werden es nicht bereuen. Lesen Sie meine Seite. Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, wir müssen uns nach ihr richten. Sven! Was denn? Warum riechen deine Klamotten eigentlich ständig nach Kuh? VAD. Vibroacoustic Disease. Sven! Sven! Ja, doch. Jetzt gehe ich aber wirklich ins Bett. Ja, Schätzchen. Sitzt du immer noch? Ich komme gleich. Das kennen wir ja. Dann gute Nacht. Windkraftanlagen sind Infraschallerzeuger. Sie erzeugen durch die Bewegung der Rotorblätter geringfügige periodische Luftdruckschwankungen, die man in Hertz messen kann. Das Ohr des Menschen ist in der Lage, Schall mit Frequenzen zwischen ungefähr 15 Hertz und 20.000 Hertz wahrzunehmen. Je größer die Frequenz, desto höher der Ton. Ja, klar. Schall wird als tieffrequent bezeichnet, wenn seine vorherrschenden Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hertz liegen. Im Frequenzbereich unter 16 Hertz, in Klammern Infraschall, besteht keine ausgeprägte Hörempfindung mehr, weil die Tonhöhenempfindung fehlt. Die von Schwingungen unter 16 Hertz Betroffenen spüren aber einen Ohrendruck und klagen vielfach über Unsicherheits- und Angstgefühle. Als spezielle Wirkung ist bei Infraschall eine Herabsetzung der Atemfrequenz bekannt. Langfristige gesundheitliche Gefahren werden erst mit der üblichen Verzögerung von einigen Jahren deutlich werden. Infraschall ist für das Ohr nicht wahrnehmbar, aber sehr wohl für unseren Körper. Warum werden immer mehr Menschen depressiv? Warum werden sie immer verunsicherter? Wir werden in den Wahnsinn getrieben und die Verantwortlichen wissen darum. Entweder sie verschweigen die Probleme um des Profits willen, oder wir haben es hier mit dem wohlkalkulierten Aufstellen einer Verdummungsmaschinerie zu tun. Langfristig geht es um die Volksgesundheit. Kampf den Windrädern. 1687 Personen gefällt das. Lagebericht für den Zeitraum vom 27.10.2012 7 Uhr bis zum 28.10.2012 5 Uhr. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Territorium des Bezirkes war durchgehend gewährleistet. Die Aufgaben wurden mit hoher Einsatzbereitschaft realisiert. Die Hauptanstrengungen werden weitergerichtet auf erstens die Aufrechterhaltung der gemeinschaftlichen Solidarität und Verantwortung des Einzelnen, zweitens die Beobachtung der Auswirkungen des Infraschalls auf den Gemeinschaftskörper und das Individuum, drittens die Durchsetzung lagebezogener Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Kampf dem Infraschall. A. A. Mein Ritter. Dulcinea. Du willst es tun? Ich kämpfe diesen Kampf gegen alle Widerstände. Tapferer Ritter. Nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und zu sagen, nein. Was machen denn die Typen hinten auf dem Feld? Die gucken sich den Boden an und so, für das Fundament. Willst du bauen? Nein, da kommt ein Windrad hin. Weiß dein Onkel das? Ja. Ich meine ja nur, soll er nicht so ganz ungefährlich sein. Fängst du jetzt auch noch damit an? Infraschall hört man nicht und sieht man nicht. Also stört er erstmal nicht, aber... Oh ja, und alle Leute, die mit dem Handy telefonieren, kriegen Kopfkrebs. Ich weiß doch auch nicht. Nur wenn man diese Seiten im Internet dazu liest, das klingt ziemlich plausibel mit den tiefen Frequenzen und dass unser Körper die negativ wahrnimmt und dass sich sogar Zellen verändern. Ja, und dann lieber das Atomkraftwerk um die Ecke. Und wenn beides schlecht ist? Hm? Was dann? Was, wenn es politisch total unterdrückt wird, dass man sich hier nur zwischen Pest und Cholera entscheiden kann? Die Grünen sind dafür, da kann es keine Cholera sein. Die Grünen haben auch Soldaten nach Afghanistan geschickt. Oh Mann, Sven, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich gehöre zu den Guten, kapierst du das? Meine Kühe sind glücklich, mein Boden ist gesund, meine Energie ist sauber. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Was, wenn wir wirklich nur blöde Schafe sind, die alles gut finden, was sie gut finden sollen und alles schlecht finden, was wir schlecht finden sollen? Geh doch in die Politik, wenn dich solche philosophischen Fragen umtreiben. Dafür muss ich nicht in die Politik gehen. Das ist meine ganz normale Verantwortung als Bürger. Worüber reden wir hier eigentlich? Darüber, dass man ja wohl Dinge in Frage stellen darf. Und wenn man vor lauter Infragestellen von Dingen zu nichts mehr kommt, was ist dann? Ist das dann besser? Sagst du das auch deinem Onkel? Nein, das würde nichts bringen. Den nehme ich so, wie er ist. Aber von dir hätte ich doch ein bisschen mehr Realitätssinn erwartet. Da, da sind sie. Die Monster mit ihren rotglühenden, bösen Augen. Was sie für Augen halten, sind Signallichtart, aber die Flugzeuge nicht in die Rotor. Es scheint, lieber Sven, dass Sie sich auf meiner Website nicht ausreichend informiert haben. Welches Flugzeug ist dann so bescheuert, so tief zu fliegen? Nein, mein Lieber, das ist alles Ikonografie. Nachts, im Dunkeln enthüllen diese Wesen ihre wahre Identität. Was sollen Sie denn jetzt machen? Auf den Hochsitz. Darauf? Los, los! Ein kleiner Schritt für uns, ein großer für die Menschheit. Ich wäre lieber auf dem Mond. So. Hier, dies für Sie. Ich kann gar nicht schießen. Es scheint, dass Sie in nichts besonders bewandert sind, lieber Sven. Wenn Sie sich fürchten, gehen Sie beiseite und sprechen Sie Ihr Stoßgebet, während ich auf diese Monster anlege. Sie wissen hoffentlich, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gewesen sind. Nee, alles nur Propaganda, wegen des Kalten Kriegs. Aber das weiß ja inzwischen jedes Kind. Also mir ist das neu. Wollen Sie mir nicht ein bisschen mehr darüber? Später. Im Schützengraben werden keine Anekdoten erzählt. Zurück! Scheiße, ist das laut! Ich muss genau auf die Gondel ziehen. Wollen wir nicht lieber mit ein bisschen Sprengstoff morgen wiederkommen? David hat auch nur mit der Steinschleuder gegen Goliath gekämpft. Man muss den wunden Punkt finden. Was soll denn eigentlich passieren? Feigherzige, niederträchtige Kreaturen! Ein einziger Ritter bietet euch die Stirn! Ich gebe nicht auf, bis ich den Sieg davongetragen habe! Der Hochsitzcharakter, ein Runter! Bis zum Letzten! Chef, alles klar? Kommen Sie, ich helfe Ihnen hoch. Das war doch kein Zufall. Die Leiter war manipuliert. Hören Sie doch auf mit dem Quatsch. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Im Krieg kann es nicht nur Siege geben. Wir haben eine Schlacht verloren, aber der Krieg ist auch mehr als alle anderen Dinge einem ewigen Wechsel unterworfen. Das nächste Mal. Stützen Sie sich auf mich. Da zum Auto. Ich fahre. Sie können mein Auto nicht fahren. Sagen Sie mir, dass Sie in diesem Moment irgendeinen Knochen in Ihrem Körper ohne Schmerzen bewegen können und ich halte an und wir tauschen die Plätze. Carissima. Wie bitte? Carissima. Mein Auto hat einen Namen. Oh, auch das noch. Es ist ein altes Auto. Alte Autos brauchen ja, Namen. Ja, sicher. Scheiße. Ah, Sie greifen Ach, wieder. Quatsch, Mann. Wir sind gerade geblitzt worden. Bei 130 auf der Landstraße. Sollen wir nicht lieber in eine Ambulanz? Erstmal noch eine Runde, dann sehen wir weiter. Nummer zwei, bitte. Wissen Sie, lieber Knapp, die wenigsten haben eine Ahnung davon, was in den nächsten Jahren auf Sie zukommen wird. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Sie wollen es auch überhaupt nicht wissen. So sind die Menschen. Ist es nicht ziemlich zynisch? Nee, zynisch ist, wenn man sagt, es hat eher als keinen Zweck. Das Leben hat es nicht so schlecht mit Ihnen gemeint, Chef. Sie haben es gut, das eigene Häuschen, keine Existenzängste. Wieso die Aufregung? Ach so, aus lauter Bequemlichkeit soll ich jetzt die Fresse halten oder was? Als ob das eigene Häuschen und die fehlenden Existenzängste alles sind, worauf man sich im Leben freuen sollte. Denken Sie so? Naja. Das ist ja total erbärmlich. Wir haben die Wahrheit wie die Sonne über uns und folgen Schatten und Gespenstern. Ist es von Ihnen? Nein, es ist von Dulcinea. Was? Von einer Freundin, die mich versteht. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, sich vernünftig politisch zu engagieren. Politisch? Das sind doch alles Inkompetenzlinge, nicht? Was soll man sich denn da politisch? Ich bitte Sie. Es gibt doch auf der Welt nicht nur Idioten. Sie wird man allerdings schnell für einen Verrückten halten, wenn Sie hier im Alleingang... Moment mal. Halten Sie mich für einen Verrückten? Nein, natürlich nicht. Ich habe 1670 Follower. Das ist überhaupt nicht allein. Wenn die Menschen so blöd sind, dann haben sie es auch nicht besser verdient. Ich bin Humanist! Wovor genau muss man die Menschen warnen, Mutter? In erster Linie vor sich selbst. Oh. Aber warnen, das reicht nicht mehr knapp. Die Zeit hier rennt uns davon. Ich habe mich dafür entschieden, zu kämpfen, anzuprangern. Und wenn ich der Einzige bin, ich habe viel zu lange geschimpft und geflucht. Ich bin ein Informierter, nicht? Informierte gibt es nur noch sehr wenige. Wer informiert Sie denn, Mutter? Was ist denn das für eine Frage? Naja, woher wissen Sie, wer auf welcher Seite steht und wie man Gut und Böse auseinanderhält? Sie haben ja überhaupt nichts verstanden. Ja, ist auch schon egal. Sie können vermutlich gar nicht mehr anders. Ich könnte jetzt beleidigt sein. Ja, sind Sie aber nicht. Prost, mein Lieber. Er glaubt fest daran, Niki. Er ist zu allem fähig. Was war denn schon? Er hat beim Jagen aus Versehen ein bisschen daneben geschossen. Das ist mein voller Ernst. Der Mann ist eine Zeitbombe. Jetzt quatscht er noch so daher und schreibt seinen Blog. Aber das kann furchtbar enden. Der ist im Stand und organisiert den ersten Flashmob im Bergischen Land. Du wirst schon aufpassen. Weißt du überhaupt, dass er mich erpresst? Dass er droht, Tanja von uns beiden zu erzählen? Da wäre ich aber froh, Sven, wenn das endlich mal einer machen würde. Du weißt, dass das nicht geht. Und warum nicht? Die tut sich was an. Ach, die doch nicht. Ich hab dann kein Zuhause mehr. Na, Bertha, du machst ein bisschen Platz im Stall. Ich wohne doch nicht auf dem Bauernhof. Onkel Alfons ist nicht verrückt. Er macht sich im Moment sehr viele Gedanken. Er macht sich nicht nur Gedanken, er spinnt Verschwörungstheorien. Hast du seinen Blog mal gelesen? Nein, aber das ehrt ihn doch, dass er jetzt mit Mitte 50 nochmal neu darüber nachdenkt, wofür er kämpfen will. Er geht in so einer ganz komischen Alleinkämpfer-Superman-Rolle auf. Aber das sind Potemkinsche Dörfer, gegen die er kämpft. Ach, bist du derselbe Mann, der gesagt hat, dass man Dinge in Frage stellen darf? Sieh das Glas doch mal halb voll. Er engagiert sich. Dein Onkel treibt groben Unfug. Das tun wir doch auch. Und? Macht es nicht Spaß? Hallo. Hallo Sie, Sie da. Bleiben Sie doch mal stehen. Wer, ich? Alfons Ritter, richtig? Ja, stimmt genau. Schmelinski Andreas. Sie erinnern sich? 5 Kinder, 3 Monate Führerscheinentzug. Doch, natürlich, Schmelinski. Ach, na, das freut mich ja kolossal. Wie gut, dass ich Sie treffe. Ja, dann lassen Sie mal gut sein, Herr Schmelinski. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich habe es ja nicht nur für Sie getan. Es war ja mehr ein Signal an alle, dass Solidarität ein hohes Gut... Was fällt Ihnen ein, meinen Chef zu bedrohen und dabei mich vorzuschieben? Wie bitte? Lesen Sie eigentlich Ihre Post? Gegen uns liegt eine Anzeige vor, wegen Freiheitsberaubung, Erpressung und Nötigung. Gegen uns beide. Ich hatte nichts in der Post. In 3 Monaten ist Verhandlung und ich habe überhaupt nichts getan. Und jetzt soll ich trotzdem beweisen, dass ich an nichts auch nicht schuld war? Also mir hat er versprochen, er würde Sie... Mein Job bin ich auch los. Und das Arbeitsamt schickt mich ausgerechnet mit einer Putzkolonne zur Bußgeldstelle Oberbergischer Kreis. Da sehen Sie doch mal, ist doch alles gut ausgegangen. Nichts ist gut. Mein Gehalt ist halbiert. Keine Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge. Ich bin am Ende. Ich gehe erst vor Gericht, wenn ich wirklich was verbrochen habe. Und das mache ich jetzt. Und zwar mit Vergnügen. Oh! Das können Sie auch, das können Sie doch nicht machen. Hilfe. Da scharen Sie schon. Herr Polizei. Ja? Ich bin's, Onkel Alfons. Was gibt's denn? Geht's dir gut? Du klingst so komisch. Alles bestens. Ich bin nicht mehr der Jüngste, wie du weißt. Wir müssen uns unterhalten, Onkel Alfons. Und worüber? Sag mal, telefonierst du beim Autofahren? Nein, ich fahre Auto beim Telefonieren. Ich habe mir deine Webseite mal angeguckt. Aha. Du rufst wegen dem Windrad an, das du aufstellen lassen willst. Ja, auch. Kommst du endlich zur Vernunft? Kommst du vorbei? Wir müssen darüber reden oder ich komme zu dir. Heute nicht mehr. Heute geht's nicht. Oh, morgen vielleicht. Nee, besser übermorgen. Wirklich alles in Ordnung bei dir? Ja. Also dann übermorgen. Soll ich zu dir? Meinetwegen. Ich bring dir frische Milch mit. Oh Gott, bloß nicht. Davon krieg ich Blähung. Schnaps? Selbstgebrannt? Hausmarke. Kann nicht schaden. Bis übermorgen. Ah, Mist. Was hast du denn, Onkel Alfons? Nichts. Ich bin nur mal wieder geblitzt worden. So, Herr Knapp. Und jetzt den Mund schön weit aufmachen. Und heben Sie bitte die linke Hand, wenn Sie Schmerzen haben, ja? Oh. Ja, Sie sollten besser die Hand heben. Das kann sonst ins Auge gehen, buchstäblich. Doch lieber eine Spritze. Nein, Aber haben wir hier mal über Ohrenschützer nachgedacht? Dafür bin ich viel zu eitel. Ja, die Hand. Sie sollen die linke Hand heben. Ich meine für mich. Was? Ohrenschützer für mich. Ach so, vergessen Sie es. Das fiese Geräusch passiert vor allem in Ihrem Kopf. Da kann man gar nichts machen. Warum? Man nennt das Psychoakustik. Wenn Sie in derselben Lautstärke Meeresrauschen hören würden, dann würde Sie das überhaupt nicht stören. Aber bei meinem Bohrer denken Sie gleich an was Schlimmes. Heißt das, es gibt guten und schlechten Schall? Ja, ja, ja. Der Mensch ist schon ein komisches Tierchen, nicht? Was er für eine Bedrohung hält, entscheidet er selbst. Mit einem Häuschen an der Autobahn werden die Menschen krank. Aber ein Häuschen am Meer hat noch keinem geschadet. Ich habe übrigens eins. Halten Sie da mal ein Schallmesser aus dem Fenster. So. Konzentrieren Sie sich einfach auf ein schönes Erlebnis. Schalten Sie Ihre Instinkte aus. Hier, Knapp, hallo? In einer Stunde an der L306. Ich mach nicht mehr mit. Was? Ich hatte heute alle Hände voll zu tun, sämtliche Frontfotos verschwinden zu lassen. Was? Erstens das von neulich, nach dem Abenteuer mit den Windmühlen. Räder, Windräder. Jedenfalls ist es beseitigt. Und dann eins von gestern, mit Ihnen. Was sagen Sie eigentlich zu Ihrer Beförderung, nicht? Nächsten Monat? Ja, danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich komme in Teufels Küche, wenn... Sie brauchen mir nicht zu danken. Sie brauchen nur heute Abend an der L306 auf mich zu warten. Oder soll ich Sie von zu Hause abholen? Um Gottes Willen, bloß nicht abholen. Dann kommen Sie mit Ihrem eigenen Wagen? Ich habe gesagt, dass ich gar nicht komme. Ich schieße nicht mehr auf Windräder. Heute Abend konzentrieren wir uns nicht auf Windräder. Heute machen wir etwas ganz und gar anderes. Nein. Och, ist das nett. Da sehe ich doch gerade Ihre Frau unter meinem Fenster vorbeigehen. Hallo, wie jeden Donnerstag, nicht? Wenn sie vom Yoga kommt. Vielleicht sollte ich Sie auf einen Tee reinbitten. Und wir feiern Ihre Beförderung. Unterstehen Sie sich. Euch was kommt von draußen rein, holla hi. Holla, ho. Wann? Wo? 18 Uhr, L306, Ecke Dorfstraße, L303. Was machen wir hier? Kommen Sie, setzen Sie erstmal bei mir rein hier. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr kommt hier ein Gefangenentransport vorbei auf dem Weg zur JVA Wuppertal-Vohwinkel. Und? Ein Bus mit 3 bis 5 straffällig gewordenen jungen Männern. Ich verstehe nicht. Das sind arme Menschen, die für den aggressiven Tumpenzustand, in den sie versetzt wurden, nicht das Geringste können. Warum? Herrgott nochmal, haben Sie denn meine Website nicht gelesen? Doch, ja, aber... Das sind Infraschallopfer. Die jungen Menschen knicken zuerst ein. Das ist die effektivste Massenvernichtungswaffe, die je entwickelt wurde. Eine, die die Jugend zuerst angreift. Ich habe neulich selbst mit solchen Jugendlichen zu tun gehabt. Durch den Infraschall sind die... Da, also nicht mehr sie selbst, verstehen Sie? Aha. Aber die da oben, die haben einen Denkfehler gemacht. Sie haben nicht mit der Widerstandsfähigkeit und der Weitsicht der Alten gerechnet. Wer sind denn die da oben? Die Bonzen in ihren babylonischen Finanztürmen, in ihren Wehrburgen, in ihren infraschalldichten Glas- und Stahlkolossen. Fragen Sie doch mal, wo in Frankfurt am Main ein Windkraftrad steht. Hm? Was? Windkraftwerke, das sind Landbevölkerungsvernichtungswaffen. Die dumme, arme, unrentable Kinder und arbeitslose Landbevölkerung. Weg damit, die braucht man nicht. Wie bitte? Die verfuschen jede schöne gesellschafts- und marktpolitische Statistik. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Nicht mein Ernst. Das ist deren Ernst. Meinen Sie wirklich, die Dinger stehen wegen der Energiegewinnung auf den Feldern? Ja. Oh. Was genau wissen Sie über Windkraftwerke? Also erst weht der Wind, dann dreht sich das Rädchen, dann geht es in irgendeinen Stromspeicher und von da aus dann... Ja, ist ja toll. Und wenn der Wind nicht weht? Ja, keine Stromerzeugung. Dann sind die Dinger im Standby und brauchen selbst Strom. Sie sind von einer stabilen Netzspannung abhängig und hängen am Strom eines fremden Kraftwerks. Bei Windstille fressen die den halben Strom, den sie produziert haben, wieder auf. Man sollte schon genau wissen, mit was man es da zu tun hat. Ich kann nicht alles genau wissen wollen, dann bleibt mir keine Zeit mehr zum Leben. Da kommt der Bus. Machen Sie alles genau, wie ich Ihnen sage. Verwickeln Sie die Vollzugsbeamten in ein Gespräch. Den Rest erledige ich. Moment, das haben wir noch nicht genau besprochen. langen Zeit. Haben Sie denn nicht gesehen, dass ich Vorfahrt hatte? Ich habe Sie nicht gesehen. Das müssen Sie doch gesehen haben. Es tut mir unendlich leid. Mein Bekannter war wohl gerade etwas abgelenkt, weil wir im Auto eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Meinungsverschiedenheiten? Jedenfalls tut es mir sehr leid. Wir steigen jetzt einfach wieder ins Auto und... Nee. So leicht kommen Sie mir jetzt nicht davon. Den Schaden haben wir, wie es aussieht. An Ihrem Bus ist nicht mal ein Kratzer. Komm, Heinz. Lass uns weiterfahren. Ist ja echt nichts... Ah! Hey. Ich habe ja nicht gesagt, dass ihr gleich die Vollzugsbeamten niederschlagen sollt. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? So krass, Befreiungsaktion. Alter, siehst du. Bitte, tut mir nichts, ja? Ich mach da nicht mehr mit, der rührt sich ja nicht mal mehr. Das mache ich nicht mehr mit. Da weiß ich echt überhaupt nicht so, wer ihr seid, Alter, aber dankeschön. Und jetzt, wir brauchen Karre. Also wir reden jetzt erstmal darüber, dass ihr den Vollzugsbeamten zu Brei geschlagen habt. So geht das nicht. Ihr müsst lernen, euer Hirn einzuschalten. Ich weiß, das fällt euch nicht leicht. Der Infraschall... Schnauze. Autoschlüssel. Scheiße. So Klartext jetzt. Wer von euch Opfer hat Schlüssel für Minivan, ne? Das ist einer. Sind Sie bescheuert? Das sagen Sie auch noch. Autoschlüssel. Oder mache ich dich jetzt erst krass Messer, bevor ich krieg Schlüssel? Damit kommt ihr nicht weit, das wisst ihr. Voilà, fahren wir erstmal Holland jetzt. Ja. Und was wird aus mir? Weiß nicht. So Pilze suchen. Ihr sollt nicht nach Holland abhauen. Ihr sollt euch hier dem Kampf stellen. Besucht meinen Blog auf www.rittersblog.de. Wow, Porno, Alter. Hat der Blog oder was? Pass mal auf. Wir sagen jetzt brav Danke, dass du so blöd warst und uns Buß aufgemacht hast. Aber wir besuchen dein scheiß Blog bestimmt nicht, alles klar? Das ist kein scheiß Blog, du gehirnamputiertes Arschloch. Hey, Sie können den Mann noch nicht schlagen. Das wird furchtbare Konsequenzen haben. Chef, schnell zum Auto, kommen Sie. Nehmen Sie mich doch mit. Sie können mich doch nicht allein lassen. Das war das letzte Mal, dass ich etwas in der Art mitgemacht habe. Das ist tragisch. Sie konnte mit dem Begriff Freiheit schon nichts mehr anfangen. Es reicht. Ich will jetzt nichts mehr hören. Ich bringe Sie nach Hause. Bis dahin will ich nicht ein einziges Wort von Ihnen hören. Oh. Keinen Ton. Ich glaube, wir sind geblitzt worden. Warum ist denn plötzlich das Internet kaputt? Ich weiß nicht. Der Router funktioniert nicht mehr. Wieso das denn auf einmal? Ich stecke nicht drin in dem Gerät. Die bauen diese Geräte extra so, dass sie nach 3 Jahren kaputt gehen. Ach. Ist auch so eine Legende. So, ich fürchte nicht. Ich kaufe morgen einen neuen Router. Siehst du, das ist genau so gewollt. Ach, Tanja, es gibt nichts, was für die Ewigkeit geschaffen ist. Das ist ganz normal. Und gerade technische Geräte... Was willst du mir denn damit sagen? Hä? Du willst mir doch was sagen mit nicht für die Ewigkeit und so. Das war doch nur zur Beruhigung, weil... Wer muss denn hier beruhigt werden? Sollte ich aus irgendeinem Grund beunruhigt sein? Du hast doch Angst, dass die Geräte, also dass da jemand... Ich habe keine Angst. Ich habe nur gesagt, dass die das extra machen. Dass solche Geräte nach einer gewissen Zeit... Die. Ich habe es so satt, dass alle immer von dir und von denen reden. Und plötzlich redest du so kryptisch daher. Du hast es satt? Nicht für die Ewigkeit? Worüber reden wir hier eigentlich? Ich gib's auf. Typisch, da wird es mal konkret und du steigst aus. Ach, lass mich einfach, ich will nur hier sitzen und ein bisschen entspannen. Du musst heute Abend auch nicht mehr ins Internet. Nein. Aber ich... Geh zu den Meyers rüber. Mitten in der Nacht? Dann weiß ich nicht, ich will nur hier sitzen. Wenn du dringend ins Internet müsstest, dann wärst du nicht so gelassen. Aber wenn es um mich geht, ist dir sowieso alles egal. Früher ist man auch ohne Internet ausgekommen. Ja, und hat in der Höhle auf dem Bärenfell geschlafen, während die Frau davor am Feuer gekocht hat. Das muss schön gewesen sein. Wenn du mich nur ein kleines bisschen respektieren würdest, dann würdest du sowas nicht sagen. Es ist verletzend. Entschuldigung. Kannst du mich jetzt einfach mal hier sitzen lassen? Hab du nur deinen schönen Abend und kümmere dich nicht weiter um meine Probleme. Tanja, ich kann nichts dafür, dass das Internet nicht funktioniert. Nein, dafür kannst du nichts, aber du kannst was dafür, dass du ein ignoranter, gefühlskalter, gemeiner Chauvinist bist. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Wo ist eigentlich das Auto? Lagebericht für den Zeitraum vom 6.11.2012, 7 Uhr, bis zum 7.11.2012, 18 Uhr. Hast du vergessen, dass wir verabredet sind? Die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Territorium des Bezirkes war durchgehend gewährleistet. Die Aufgaben wurden mit hoher Einsatzbereitschaft realisiert. Die Hauptanstrengungen werden weiter gerichtet auf die Durchsetzung lagebezogener Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen... Was hast du denn? Sag doch was, sprich mit mir. Hörst du mich? Wie lange hat er denn gestern bei der Kälte im Auto gesessen? Das weiß ich doch nicht. Er hat hohes Fieber. Da bin ich jetzt schuld dran. Es ist eine Pneumonie. Und das wäre? Lungenentzündung. Genaueres kann Ihnen bestimmt ein Humanmediziner sagen. Sie haben neulich erst die Bertha wieder flott gekriegt, Dr. Toboso. Das schaffen Sie auch mit Onkel Alfons. Er kriegt jedenfalls das gleiche Antibiotikum. Sehr gut. Was? Deine Kühe schlucken Antibiotika? Ich dachte, das wäre ja alles Bio. Das ist im Moment völlig nebensächlich, Sven. Also, Sie rufen mich sofort, wenn das Zeug nicht anschlägt. Ja. Ich fasse es nicht. Halten Sie ihn warm. Heizdecke vielleicht, Wärmflasche, also alles, was Sie aufbieten können. Sagen Sie, liegen die Ferkel im Stall noch unter der Lampe? Nein. Ja, dann können Sie auch die nehmen. Ich hoffe, das bleibt hier unter uns. Selbstverständlich. Das hoffe ich auch für euch. Bio-Kühe, vollgestopft von Antibiotika. Jetzt sei endlich still. Hättest du auf Onkel Alfons aufgepasst, ging es ihm jetzt nicht so schlecht. Das ist eine Frechheit. Sagen Sie, er hat einen ziemlich zerschundenen Körper. Das kommt mir schon komisch vor. Er ist Extremsportler. Aha. Ich brauche erstmal frische Luft. Niki, entschuldige. Aber der Herr hier stand draußen in der Diele, er kommt vom... Verfassungsschutz. Kaiser, mein Name. Kann ich euch allein lassen? Ja, ja. Bis gleich. Was wollen Sie? Ich suche Alfons Ritter. Warum? Wir sind über seine Website auf ihn aufmerksam geworden. Oh. Ich sag's mal, wie es ist. Es wäre schön, wenn Ihr Onkel für uns arbeitet. Mein Onkel arbeitet schon beim Staat, als Beamter. Die nehmen wir auch. Wofür nehmen? Als V-Mann. Wir bräuchten jemanden, der uns auf dem Laufenden hält, was in dieser Windkraftgegner-Szene so abläuft. Die zunehmende Militanz macht uns Sorgen. Es hat nämlich schwere Anschläge auf... Oh, jetzt reicht's mir aber. Dieses Gezerre um den armen alten Mann. Er braucht seine Ruhe. Ich fürchte, so einfach ist das nicht. Ihr Onkel hat sich einiger Vergehen schuldig gemacht. Auf einer Anzeige, die gegen ihn vorliegt, hat er sich überhaupt noch nicht gemeldet. Wie denn auch? Wir könnten einen Deal machen. Mein Onkel ist todkrank. Den können Sie nur als V-Mann im Himmel vorbeischicken, falls ihn die Engel demnächst zu militant werden. Und jetzt sofort raus. Sagen Sie ihm, ich habe eine Nachricht von Dulcinea 58. Das gibt's doch nicht. Ich sagte Niki. Doch... Lassen Sie mich mal kurz durch. Sie können doch nicht einfach... Lob sei der allmächtige Gott. Ist er mir eine so große Wohltat erwiesen? Wahrlich, seine Barmherzigkeit hat keine Grenzen. Du fantasierst, Onkel Alfons. Möchtest du einen Schluck Wasser? Kann ich kurz mit ihm allein sprechen? Aber nur 5 Minuten. Wer sind Sie? Ich bin Dulcinea 58. Sie sind mein Werk. Ich verstehe nicht. Ich sag's, wie es ist. Sie sind eine Aufgabe für den Verfassungsschutz. Und ich habe mir diese Aufgabe selbst gestellt. Wenn ich mich vorstellen darf, Kaiser. Dulcinea ist keine Frau. Nö. Ist gar nicht echt. Nein. Aber ich habe ihr Foto gesehen. Das war meine Frau. Nicht Dulcinea? Annegret. Annegret? Und die schönen Worte über Wahrheit und Liebe? Zitate-Sammlungen aus dem Internet. Das ist nicht wahr. Ich sag's, wie es ist. Wir könnten einen Deal machen. Sie tun weiterhin so, als gäbe es zum Beispiel eine gefährlich wachsende Szene von militanten Windkraftgegnern. Und ich werde Sie als V-Mann dafür bezahlen. Gut bezahlen. Aber dahin, Frau Schall, die gesundheitlichen Gefahren, die Bedrohung, ich tue doch nicht bloß so. Das ist schon okay. Ihre lebhafte Fantasie macht den Block sogar gefährlicher. Gefährlich? Es geht um die reine Wahrheit. Ich nenne Fakten und Zahlen. Ich bin nicht der Einzige, der das tut. Glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber ich liebe Dulcinea. Ja, die Liebe auf den ersten Block. Die fängt mit Blindheit an und hört mit der Realität auf. Wie? Ein Mensch ist immer ein Opfer seiner Wahrheiten. Das ist von Albert Camus. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Zitate über Wahrheit es gibt, die überhaupt nicht auf Sie zutrafen? Ich sag's, wie es ist. Da musste ich ganz schön suchen, um immer das Passende zu finden. Ich werde sicher keine Blogs mehr schreiben. Überlegen Sie es sich. Sie könnten ein hübsches Sümmchen verdienen. Ich spüre, Herr Kaiser, dass ich bald sterben muss. Ersparen Sie mir Ihre Scherze. Und schicken Sie mir meine Nichte bitte wieder rein. Gott sei Dank, der ist weg. Ich bringe dir die Wärmelampe. Sie stinkt. Sie war bei den Ferkeln. Ich habe einen Entschluss gefasst. Aber erst messen wir mal die Temperatur. Wenn ich es nicht schaffe zu sterben, dann lasse ich mich früh pensionieren. Sie stinkt wirklich ein bisschen. Sag ich doch. Ich werde Cowboy. Bitte? Kannst du mich nicht gebrauchen auf dem Hof, Mir sind die Viecher lieber als die Menschen. Was hat dir der Tierarzt für Drogen gegeben? Mein Verstand ist frei, klar, jeden Nebel los. Und dann noch dieser Hansel vom Verfassungsschutz. Jetzt erkenne ich die Verlogenheit des Internets. Das ist nur Dreckszeug. Es macht mich nur traurig, dass es... Wo ist das dämliche Fieberthermometer? Wenn ich das zu spät gekommen ist. Den Tod kann ich nicht wählen. Der kommt oder kommt nicht. Aber zwischen drei Möglichkeiten kann ich wählen, Niki. Ein braver Beamter zu sein, ein V-Mann des Verfassungsschutzes, ein Cowboy, Pest, Cholera und Kuhscheiße. Und ich will... Ich will... Die Kuhscheiße. Hier ruht der vielkühne Ritter, der ein Held von hohem Streben, dessen Ruhm zur Sonne fliegt und der Tod selbst hat sein Leben nicht durch seinen Tod bewegt. Auf ein Weltall höhnisch zückt er, Flinte und Stift, den Feind zerstückt er, als ein Popanz, ein Unbändiger, keiner war im Tod verständiger, noch im Leben je verrückter. Das ist aus Don Quixote. Das wollte er so. Ja. Ich finde, das trifft es ganz gut. Wie ist der neue Chef? Geht. Vermisst du Alfons? Nicht wirklich. Es ist ein Jammer. Ja. Ist auch meine erste Computerbeerdigung. Aber wenn er meint, dass das die einzige Möglichkeit ist, seine virtuelle Identität zu begraben... Ach, das war ein niegelnagelneues Notebook. Die Würmer können nicht das Geringste damit anfangen. Ich bin sicher, dass wir irgendein Umweltschutzgesetz aufs Gröbste verletzen. Er wollte es so. Wo steckt er eigentlich? Im Stall. Es nimmt ihn alles sehr mit. Und? Wie lebt sich's mit dem Windrad? Ich hatte gehofft, du würdest das nicht fragen. Wieso? Ach, was weiß ich. Vielleicht liegt es daran, dass Onkel Alfons jetzt bei mir wohnt. Der kann einen zur Weißglut bringen. Was liegt woran? Also nenn mich Psycho, aber seit das Ding hier steht, da schlafe ich irgendwie schlecht. Sie sind in jedem Fall, auch wenn Sie die Ordnungswidrigkeit nicht begangen haben, verpflichtet, Angaben zu Ihrer Person zu berichtigen und zu vervollständigen. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Sie haben die Möglichkeit, innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung des Bußgeldbescheides Einspruch einzulegen. Frontfoto von Anja Herrenbrück. Die Rollen und ihre Darsteller waren Alfons Ritter, Rainer Bock, Sven Knapp, Carsten Wilhelm, Niki Ritter, Judith Hoffmann, Tanja Knapp, Katharina Marie Schubert sowie Thomas Bestvater, Ulrike Bliefert, Jonathan Dümke, Bertram Maxim Gärtner, Juan Carlos Hernandez Garcia, Nadja Hilker, Ingo Hülsmann, Corinna Kirchhoff, Ole Lagerpusch, Max Mauf, Adam Nimm, Bernardo Arias Porras, Nick Romm, Bernhard Schütz, Claudia Urbschat-Minges und Gerd Warmeling. Komposition und Sounddesign Christian Ogrenz. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Ralf Hamann. Regie Anja Herrenbrück. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012.